Das ist ein Ruf. Da geht dein Ruf aus. Ein Ruf an uns. Ein Ruf an die Welt. Ein Ruf an jeden Einzelnen. Dock dich an. Dock dich neu an. Dock dich an den Vater an. Dock dich am Vater an. Dock dich am Vater an. Stell die Verbindung wieder her. Stell, ich habe gesehen, wie so Ventile, und manche sind ganz aufgestellt und andere nur so halb oder nur so ein bisschen. Und Gott möchte, dass du ganz aufstellst, dein Ventil, weißt du, was von Gott kommt, ja. Das heißt, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, ja, und die Kraft, die Liebe, die Fülle kommt von ihm zu uns. Und das Ventil geht auf, so wie dein Vertrauen wächst zum Vater. Ja, je mehr du ihm vertraust, umso mehr kommt von oben. Wenn du weniger vertraust, kann nicht so viel kommen. Ja. Und er hat ein Verlangen, der Vater hat ein Verlangen, dass du ihm mit ganzem Herzen vertraust. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es: Vertrau dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen siehe nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Wege. Ja, er ebnet deine Wege. Er ebnet deine Wege. Er ebnet deine Wege. Und er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, dass du aufblühst, ja? Dass du aufblühst. Ich habe ganze Zeit das Wort Blütezeit. Die Blütezeit ist da. Die Blütezeit ist da, ja? Und ich habe besonders eine Frau gesehen, an die die Frage direkt geht: Wann bist du bereit zu blühen? Wann bist du bereit zu blühen? Aber ich glaube, es betrifft noch mehr. Und auch am Livestream. Wann bist du bereit zu blühen? Ja? Wann bist du bereit zu blühen? Ja? Und die Blüte kommt aus der Kraft von oben. Ja? Komm vom Herrn. Komm von Herrn. Ja? Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja? Dein Verstand bringt nichts zum Blühen. Ja? Geht einfach nicht. Ja? Geht einfach nicht. Jetzt, da geht dieser Ruf auf und aus, und ich möchte Gelegenheit geben, dass du kommst und dein Vertrauen wieder festmachst beim Herrn, ja, und dich wieder ganz andockst an ihm, ganz andockst an ihm, auch im Livestream, ja. Wenn du da einen Zug führst, dann komm bitte, ja, lass dich wiederherstellen, lass dich in Ordnung bringen und lass den Zufluss wieder aufgehen, ja, dieses Ventil sich wieder aufstellen, ja. Ich glaube, das ist eine Zeit, einfach ganze Sache mit Gott zu machen, sich auf den Herrn ja, wenn du da bist, komm einfach vor, trau dich einfach, ja, wir beten für dich, ja, oder auch im Livestream. Wiederhergestellt wird, Herr. Ich danke für diese Verbindung, ja, für diese Verbindung, die da ist, ja, und die sie ganz erfüllt, Herr. Sie wie so ein Goldstrom in dein Leben einbricht, wie ein Goldstrom, wie flüssiges Gold in dein Leben hineinkommt. Flüssiges Gold in dein Leben hineinkommt. Speziell zu dir, ja, du hast die Meinung von anderen Leuten zu eigen gemacht über dich, über deine Person. Und das sind keine Meinungen von Gott gewesen. Und da ist wie so ein Gebäude in deinem Verstand, so und so sehe ich aus, so und so ist meine Beziehung zu Gott, so und so ist meine Berufung, so und so. Und Gott sagt, das so und so hört heute auf, das so und so hört heute auf. Er will dieses Gedankengebäude rausschaffen, ja. Und da kommt ein neuer Vertrauensschub in dein Leben, ja. Ein neuer Vertrauensschub und eine Zeit der Blüte. Eine Zeit der Blüte bricht an. Bricht an und ein, ja, wenn eine Blume zur Blüte kommt, dann hat sie ihre Bestimmung erreicht, ja. Und das ist auch bei dir. Deine Bestimmung ist jetzt da, die ist jetzt da und Gott macht es. Gott macht es. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir für Freiheit. Freiheit. Freiheit. Freiheit. Freiheit. Freiheit. Frei und los von jeder Bedrückung. Frei und los von jedem Misstrauen, von jedem Zweifel. In Jesu Namen. Frei und los. In Jesu Namen. Frei und los. Jesu Namen. Frei und los. Dank dir, Vater. Dank dir, Vater. Für eine neue Welle des Vertrauens in seinem Leben, Herr. Ah. Ah. Ich sehe, wie du mit dem Vater am Tisch sitzt und ihr gemeinsam vespert. Gemeinsam vespert. Und ich glaube, ihr trinkt sogar Most, ja? Ich weiß nicht, ob du gerne Most trinkst, aber... Da kommt eine neue Stärke, eine neue Kraft in dein Leben hinein. Neue Stärke, neue Kraft, neuer Fluss. Ein neues Andocken an ihm. Ein neues Andocken an ihm. Schalt den Verstand ganz aus. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke dir. Danke dir. Da kommt Frieden in deine Seele. In deine Seele. Frieden. Frieden in deine Seele. Die Knechtschaft der Seele ist beendet. Alter, die Knechtschaft der Seele ist beendet. Frieden. Frieden. Frieden. Das ist ein tiefer Frieden, der viel, viel größer ist als das, was du dir jemals erträumt hast. Ein Frieden, ein Angekommensein. Und ich sehe eine Person am Livestream und du fühlst dich ausgegrenzt von Menschen, ausgegrenzt auch von Gott, dem Vater. Und der Vater sagt zu dir, ich bin da. Rufe mich an in der Stunde der Not. Rufe mich an. Ich bin da. Ich bin allzeit bei dir. Ja. Vertraue nur mir. Vertraue nur mir. Vertraue nur mir und ich werde dich selber freisetzen. Ja. Danke dir, Vater. Danke dir für den neuen Schub deines Vertrauens in dem Herzen. Ja. Danke dir, dass du auch alle Verletzungen, alle Traumata einfach rausnimmst, ja, Heilung, Heilung, Heilung, Heilung, Heilung. Und da ist ein Wasserbad für dich, ja, ein Wasserbad und Gott will dich da ganz reintauchen, ja, wie so eine in der Therme. Warmes Wasser, er taucht dich ein in seiner Liebe. Er umgibt dich mit seiner Liebe von allen Seiten. Und diese Verletztheit von Lieblosigkeit verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass du das jetzt rausnimmst, diese Verletzung. Jesu Namen, Vater, danke. Ich habe noch einen Eindruck, und zwar, dass ihr, ich würde euch bitten, dass ihr euch mit mir einfach eins macht. Ich hatte den Eindruck, einfach ich oder wir sollen wirklich rufen in den Boden, in die Erde hier. Hier, das ist unsere Region, ja, das, weiterspielen mit. Das ist unsere Erde, das ist hier Filderstadt, das ist Stuttgart, das ist der Großraum Stuttgart. Und dass wir wirklich zu diesem Boden, zu dieser Region wirklich rufen sollen. Und auch jeder, wo du herkommst, auch am Livestream, einfach, dass du rufst in deinen Boden, wo du zu Hause bist. Und dass wir rufen wirklich, komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause, ihr Menschen, kommt nach Hause. Kommt nach Hause zum Vater. Kommt nach Hause. Wir rufen es in diesen Boden. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause. Kommt ins Vaterhaus. Kommt ins Vaterhaus. Kommt ins Vaterhaus. Hier aus dieser ganzen Region. Filderstadt, Stuttgart, Baden-Württemberg. Halleluja. Aber auch in der Schweiz, in Hamburg, überall. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause ins Vaterhaus. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Der Vater ruft dich. Der Vater ruft dich. Der Vater wartet auf dich mit offenen Armen. Mit offenen Armen. Er wartet auf dich. Komm nach Hause. Ihr Menschen hier aus dieser Region und überall. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Wir sagen, Ketten fallen, Ketten fallen. Heute Abend Ketten fallen, die Menschen noch abgehalten haben, ins Vaterhaus zu kommen. Ketten fallen, Ketten fallen, Ketten fallen im Namen Jesus. Im Namen Jesus, ihr kommt nach Hause. Ihr kommt nach Hause, ihr Söhne Gottes. Jetzt ist eure Zeit. Heute ist euer Tag, heute ist euer Tag. Kommt nach Hause, kommt nach Hause. Kommt zum Vater, kommt zum Vater, kommt zum Vater. Ihr kostbaren Menschen, ihr kostbaren Söhne Gottes, komm nach Hause, komm nach Hause. alle, die Angst vor Weihnachten habt. Alle, die Angst habt, Weihnachten alleine zu sein, kommt nach Hause. Komm nach Hause, komm nach Hause. Komm nach Hause, komm nach Hause. Komm nach Hause, komm zum Vater. Komm zum Vater, komm zum Vater. Er ist da, ihr seid nicht alleine. Seid nicht alleine. Die Familie ist auch da. Die Familie ist da. Wir fordern unsere Nation. Wir stellen uns in den Riss. Und Vater, wir bitten um Vergebung für unsere Nation. Wir bitten um Vergebung, Herr. Herr, und wir rufen unsere Nation, Herr. Du sagst, fordere von mir die Nation, Herr. Und wir fordern Deutschland für dein Reich. Deutschland, Herr, bring die Gesamtheit der Fülle der Söhne Gottes heim. Bring die Gesamtheit der Söhne Gottes heim. Bring die Gesamtheit der Söhne Gottes heim. Herr, ich danke dir für ein Epizentrum. Für ein Epizentrum deiner Herrlichkeit hier. Für ein Epizentrum. Ein Epizentrum deiner Macht. Ein Epizentrum deiner Liebe. Ein Epizentrum deiner Stärke, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir, dass die Menschen gezogen werden. Gezogen werden. Gezogen werden. Gezogen werden. In Jesu Namen, Vater. Ich danke dir, dass die Ketten fallen. Ich danke dir, dass die Bindungen fallen. In Jesu Namen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir. Wenn noch jemand einen Eindruck zum Gebet hat, kommt ans Mikrofon. Sehen, als Irina dieses in den Boden sprechen gemacht hat, wie wirklich der Boden erschüttert war, wie bei so einem Erdbeben, wie beim Erdbeben, das sind Wellen ausgegangen. Sieh das, das sind Wellen ausgegangen. Und die Menschen werden gezogen durch diese Wellen. Die Menschen werden gezogen durch diese Wellen der Kraft, durch diese Wellen der Liebe, werden sie gezogen, ja. Und wir lassen nicht einen Menschen, wir wollen, dass unsere Nation umkehrt zu dir, Herr, zu dir, Herr. Gott spült Täuschung ab, jeden Geist der Täuschung mit seinem Wasserbad wie so eine Waschstraße. Bei jedem, der hierher kommen soll, der nach Hause kommen soll, da wird jede Art von Täuschung einfach weggespült vom Geist. Einfach weg, fällt einfach ab. Gesungen haben, komm nach Hause, eine riesengroße Menschenmenge gesehen, die in der Dunkelheit gestanden ist. Und als wir begonnen haben, auf den Boden zu klopfen, dann haben die Menschen ihre Köpfe gehört. Es ist, also ich habe so den Eindruck, es ist so wichtig, dass wir in Aktion kommen, dass wir wirklich klopfen, dass wir fordern, dass wir nicht loslassen, dass wir dranbleiben, dass wir ziehen, dass wir Menschen hereinziehen, dass sie ihren Kopf heben können, dass sie zu Jesus kommen. Wir klopfen, ja, wir lassen die Erde erbeben, wir lassen die Erde erzittern und wir rufen die Menschen herein. Barrera. Das ist ein ganzes Bündel an Kabeln mit USB-Sticker. Das ist ein ganzes Bündel. Wie viel vorne waren, weiß ich nicht. Hat sich wie eine Schlange, was ja nicht möglich ist, aber sinnbildlich dafür bewegt, hin auf das Zentrum, um sich neu einzustecken. Also, da ist was los. Da ist was los. Da ist was los. Da ist was los. Da liegt Sieg in der Luft. Wir stellen das Siegeszeichen von Jesus in diesem Land auf. Ja, wir stellen das Siegeszeichen auf. Ja, wir stehen ein. Wir stehen ein für die Menschen in der Welt, die Jesus noch nicht haben, die verloren sind. Und es ist unsere Aufgabe, wirklich zu fordern, zu fordern, zu fordern. Und der Feind muss die Menschen loslassen, wenn wir sie fordern. Gott gießt seine Gegenwart so mächtig aus. Wir erleben hier immer noch eine stärkere Gegenwart. Und es ist, das ist unfassbar. Aber weißt du, Gott verfolgt einen Plan. Er verfolgt einen Plan. Er will, dass wir immer höher gehen. Dass wir immer mehr aus seinem Geist heraus leben. Und dass wir herrschen und regieren von oben. Weißt du, von oben rufen wir die Menschen herein ins Reich Gottes. Von oben herrschen wir über den Feind. Von oben regieren wir. Wir sitzen oben. Wir sitzen zur Rechten Gottes in Jesus. Da ist unser Platz. Weißt du, wir haben nichts mehr auf dieser Erde verloren. Wir sind mit unserem Körper hier auf der Erde. Wir stehen mit beiden Beinen fest auf der Erde. Aber unser wahres Sein ist Geist. Du bist Geist aus Gott geboren. Du bist von Neuem geboren. Du hast einen neuen Geist bekommen. Und aus diesem Geist lebst du. Es ist nicht mehr die Zeit, aus der Seele zu leben. Es ist nicht mehr die Zeit, in der Vergangenheit zu leben. Es ist nicht mehr zur Zeit, von alten Dingen zu zehren, egal wie schön sie waren, sondern es gibt nur noch eines, vorwärts, weißt du, vorwärts, vorwärts in dieser Armee Gottes, vorwärts, vorwärts, vorwärts, nicht stehen bleiben, sich nicht ausruhen, nicht bequem werden, sondern vorwärts, vorwärts, weißt du, das Feuer Gottes, es brennt, es brennt, es brennt, das Feuer der Liebe ist ausgegossen in deinem Herzen und es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, weißt du, es ist kein schädliches Feuer, sondern es ist das Feuer seiner Liebe. Und dieses Feuer treibt dich an. Es lässt dich in dieser kalten Welt stehen und du erkaltest nicht, sondern es erhält dich warm, es erhält dich heiß. Du kannst lieben, auch wenn die Welt erkaltet. Du kannst lieben. Du bist das Licht in dieser Welt. Du machst den Unterschied. Weißt du, du machst den Unterschied. Wenn es dich nicht gibt, dann wird's kalt in dieser Welt. Dann wird's trüb in dieser Welt. Du erleuchtest diese Welt. Und es ist wichtig. Weißt du, der Vater ruft uns immer mehr hinein, unseren Stand der Sohnschaft einzunehmen. Söhne Gottes zu sein. Und du weißt ja, da gehören auch die Töchter dazu. Keine Kinder, die noch spielen und ausprobieren, sondern Söhne, die wissen, wer sie sind in Christus und die herrschen und die regieren und die keine Angst haben vor einem Feind, der schon lange besiegt worden ist. Amen, Amen. Und es beginnt damit, dass du Herrschaft einnimmst über deine Seele. Weißt du, es ist vorbei mit mal oben, mal unten. Heute bin ich fröhlich, heute scheint die Sonne. Ach, alles ist so schön. Und jetzt ist duster, es ist nebelig. Ach, mir geht's gar nicht gut. Das Wetter ist gar nicht den Umständen entsprechend. Weißt du, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Wir leben oben. Wir leben oben in der Gegenwart Gottes. Wir leben in seiner Herrlichkeit. Weißt du, da ist Glück pur. Glück pur. Da bist du effektiv. Der Vater ruft dich, tiefer zu gehen. Noch mehr aus seinem Geist heraus zu leben. Noch mehr sein Wort zu essen. Noch mehr das Wort zu sein. Weißt du, wir sind wie Jesus in dieser Welt. Du sollst ein Brief Christi sein, wo die Menschen lesen, wo sie erkennen, da ist jemand, der liebt mich. Da ist jemand, der ist für mich. Da ist jemand, der mich helfen kann. Da gibt's Wärme. Dem kann ich vertrauen. Dem kann ich mich zuwenden. Dem kann ich mich anvertrauen. Ich werde nicht ausgelacht, sondern da ist jemand, der nimmt mich ernst, der will mir gut tun, der will mir wohl tun. Oh ja. Weißt du, wir leben im Himmel. Wir leben in der Gegenwart des Vaters. Und er hat uns dieses Leben aus dem Geist Gottes heraus geschenkt. Und lasst uns dieses Geschenk immer mehr auspacken, immer mehr annehmen. Für den Verstand ist es unfassbar. Unfassbar. Aber wir erkennen mit unserem Herzen, erkennen wir. Und dein Herz, weißt du, dein Herz sehnt sich danach, einfach ständig bewusst in der Gegenwart des Vaters zu sein. Ständig sehnt es sich danach, mehr und tiefer deinen Herrn und Gott kennenzulernen. Den Stand eines Sohnes einzunehmen, nicht mehr zurückzuweichen, sondern zu stehen. Zu stehen, weißt du, wir stehen. Das sind keine Armee, die zurückweicht, sondern wir stehen. Wir stehen in der Armee Gottes. Und unser Heerführer ist Jesus. Er geht uns voran und wir folgen ihm. Wir sind seine Jünger. Wir sind seine Nachfolger. Wir folgen ihm einfach nach. Und er hat unsere Wege vorbereitet. Wir gehen in seinen vorbereiteten Wegen. Lass dieses Feuer, dieses verzehrende Feuer brennen. Lass es zu, dass es brennt. Lass es zu, dass dieses Feuer dich verzehrt. Dass du eine Fackel bist. Eine Fackel, die brennt, die leuchtet weit hinein in die Dunkelheit. Und diese Fackel, dieses Feuer, es zieht die Menschen, es ruft die Menschen aus der Dunkelheit heraus. Sie sehen Licht, sie sehen Hoffnung. Sie sehen, oh, da ist ein Licht. Und sie kommen zum Licht. Weißt du, wir Menschen, wir brauchen Licht. Wir brauchen es hell. Wir brauchen die Sonne. Unsere Sonne ist unser Herr. Um ihn drehen wir uns. Und die Menschen brauchen Licht. Sie brauchen Liebe. Und wenn wir brennen, dann sehen sie dieses Licht. Und sie können ihre Köpfe heben und sie können zu diesem Licht kommen. Weißt du, es geht nicht mehr um uns, es geht nicht mehr um uns, unsere Bequemlichkeit. Es geht nicht mehr darum, wie wir unseren Alltag am besten gestalten können, dass es uns am besten geht. Weißt du, Jesus hat sein Leben hingegeben. Am Kreuz hat er sein Leben hingegeben. Für jeden Einzelnen von uns. Und wir müssen nicht mehr ans Kreuz. Aber wir dürfen unser Leben hingeben. Hingeben für unseren Nächsten, hingeben an unsere Geschwister, hingeben an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir dürfen uns hingeben. Und weißt du, das ist die Erfüllung. Du findest keine Erfüllung in deinem Reichtum. Du findest keine Erfüllung im tollsten Urlaub, den es überhaupt gibt. Was immer er ist, keine Ahnung. Aber du findest Erfüllung, wenn du dein Leben für deinen Nächsten hingibst. Aus dem Geist Gottes heraus. Hingabe, lieben, hereinholen. Liebe, weißt du, Liebe. Zu lieben, zu brennen, zu lieben, zu vergeben, die Hand aufzulegen, zu sprechen, Heilung zuzusprechen, Vergebung zuzusprechen, zu vergeben, weich zu sein, nicht hart zu sein, sondern ein weiches Herz zu haben. Und das bist du, ein mächtiger, starker Sohn Gottes, der brennt. Der diese Feuerfackel ist. Amen. Jetzt hat die Astrid mir meine Predigt vorweggenommen. Wie das manchmal so ist. Wenn wir einfach in einem Fluss sind. Ja. Aber wisst ihr, es ist so gewaltig, wenn Jesus unser Vorbild ist. Ja, ich meine, wie einfach ist es, ins Wort Gottes zu schauen und uns anzuschauen, was Jesus hier auf dieser Erde getan hat und sich dann einfach das Bewusstsein oder das einfach bewusst zu machen, dass er in uns dasselbe durch uns tun möchte. Und er sagt ja, und darüber hinaus, und darüber hinaus. Ja, weißt du, dass wir zum Sturm sprechen, schweig und verstumme und Ruhe ist. Ja, und dass wir den Kranken die Hände auflegen, das tun wir und sie werden gesund. Ja, und die Wunder und Zeichen werden uns folgen. Das möchte er, dass das jedem Einzelnen von uns folgt. Ja, weißt du, dass wir aufstehen in diesem Bewusstsein, wer wir sind. Ja, nicht unser Ego, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, wer in uns lebt. Ja, dass er in uns lebt und dass durch ihn in uns auch uns alles möglich ist. Ja, weißt du, so wie es die Astrid vorher gesagt hat, wir geben uns hin. Wir geben uns hin. Das heißt, wir legen unser Leben nieder für sein Leben, für sein Reich, für sein Reich. Das tun wir. Wir setzen uns dafür ein. Ja, und darin liegt die Erfüllung. Es kann dir nichts Schöneres passieren, ja, als dein Leben hinzugeben für sein Leben. Ja, weißt du, wenn du nach Glück suchst, wenn du nach Erfolg strebst, dann kannst du nichts Schlaueres machen, wie dein Leben hinzulegen und wirklich auf ihn zu schauen, ja, wirklich nach seinem Leben zu trachten, einfach zu fragen, Herr, was hast du geplant, ja, was möchtest du, dass ich tue, ja, einfach sich hinzugeben für ihn, sich hinzugeben und leiten zu lassen, das ist das Leben fließen zu lassen. Es ist ja nichts, was wir eben aus uns selber raus machen, sondern diese Hingabe ist einfach, dass wir uns füllen lassen, dass wir durch uns, durch ihn hervorkommen lassen. Ja, das möchte er so sehr. Er möchte wirklich sich in jedem Einzelnen von uns multiplizieren. Ja, er möchte durch jeden Einzelnen von uns die Menschen erreichen. Er möchte durch jeden Einzelnen von uns die gute Botschaft in die Welt hinaustragen. Er möchte durch jeden Einzelnen von uns heilen. Er möchte durch jeden Einzelnen von uns die Menschen befreien. Ja, er möchte wirklich durch dich wirken. Weißt du, er möchte durch uns wirken. Ja, weißt du, wir sind nicht passiv auf dieser Welt, sondern wir sind anstatt seiner in dieser Welt. Ja, und das beinhaltet auch, dass wir gehen, dass wir aktiv mit dem, was er uns gegeben hat, vorangehen. Ja, dass wir die Hände auflegen. Ja, dass wir Menschen die gute Botschaft weitergeben. Ja, dass wir, ja, ermutigende Worte weitergeben oder auch klar einfach Dinge sprechen, ja, klar wirklich zum Evangelium stehen, klar zu Jesus stehen, ja, und das bekennen, wo wir sind, ja. In der Welt wird es halt immer finsterer, aber umso einfacher ist es für uns, das Licht leuchten zu lassen. Weißt du, das stimmt auch, ja. Ich habe es kürzlich gedacht, ich habe ja so eine Smartwatch und ich meine, das fällt eigentlich nicht wirklich auf, dass sie leuchtet, aber ich lag letztens abends im Bett und normalerweise mache ich das Display aus Aber dann hat das Display noch geleuchtet. Und weißt du, ich war erstaunt, wie hell das in diesem Raum war, von diesem Mini-Licht. Ja? Und ich meine, du kannst dir denken, ja, ich bin so ein kleines Licht, was kann ich schon bewirken? Aber ich sag dir, weißt du, wenn es finster wird, dann leuchtet dein Licht. Ja? Darauf kannst du dich verlassen und die Menschen, die sehen das, die erkennen das. Ja? Weißt du, und es ist die Zeit, dass wir unser Licht nicht unter einen Scheffel stellen, ja? Sondern dass wir leuchten, dass wir das Leben, weißt du, dass wir das Leben weitergeben und das Leben raushauen, egal wo wir sind. Ja, ja, ja. Ja, haus raus. Weißt du, sei kühn und mutig. Ja, ich meine, jeder selber weiß doch, ne, wie uns manchmal einfach noch Dinge zurückhalten. Ja, wie uns Dinge zurückhalten, wenn wir denken, soll ich jetzt fragen, ob ich für ihn beten kann oder soll ich was auch immer. Ja, weißt du, sei mutig, sei kühn. Weißt du, geh einfach drauf los. Ja, weißt du, wenn mal irgendwas nicht passt oder nicht stimmt oder wenn du Worte der Erkenntnisse weitergeben möchtest und es stimmt mal was nicht, weißt du, es ist überhaupt kein Beinbruch, ja, überhaupt nicht, ja, aber wenn du das tust, wenn du wirklich kühn bist und es weitergibst, weißt du, die Menschen, die es empfangen, die sind dir so dankbar dafür, die sind dir so dankbar, weißt du, überleg mal all die Menschen, denen du nicht die Hände auflegen würdest und die nicht geheilt werden, die nicht befreit werden, weißt du, die vielleicht, ja, ist jetzt ganz krass formuliert, aber die vielleicht in die Hölle gehen, weil sie nie irgendwie das Evangelium gehört haben, obwohl lauter Christen um sie rum waren. Ja? Weißt du, das ist krass und das will ich nicht. Ja? Also, lasst uns da wirklich vorangehen. Ja? Lasst uns wirklich jede Möglichkeit wahrnehmen, ja? Um das Leben zu verstreuen, um das Leben weiterzugeben. Ja, das heißt ja, wir sind das Salz der Erde, also lass uns da ruhig ein bisschen streuen. Ja, du kannst leuchten, du kannst streuen, da gibt's viele Möglichkeiten, ja. Kannst, wie du es weitergeben kannst, ja. Aber halte nicht zurück, weißt du, weißt du, halte nicht zurück mit dem, was du hast. Halte nicht zurück mit dem, was du bekommen hast. Ja, sondern gib das einfach weiter. Lass das Leben raus. Weißt du, das Leben, das ist ja, wenn du wirklich dich darauf fokussierst, auf dieses Leben in dir, weißt du, dann ist einfach diese explosive Kraft, die einfach raus möchte. Ja, die raus möchte. Ja, schau doch nicht auf die Umstände, was hier und was da ist, sondern schau auf das Leben in dir. Schau auf ihn, ja, weißt du, und er sagt dir, hey, geh vorwärts, ich stehe hinter dir, ich bin mit dir, ich bin, weißt du, ja, ich bin mit dir, egal wo du hingehst, und wenn du in die finstersten Ecken dieser Erde gehst, dann ist er mit dir, ja, und er hat diese Welt überwunden, also was könnte zu finster sein, welches Eck könnte zu finster sein, wo du mit ihm hingehst, welches, ja, weißt du, es kann kein Eck zu finster sein. Ja, sondern wenn das Licht hinkommt, dann bricht dieses Licht Bahn, dann macht sich dieses Licht breit, ja. Weißt du, Finsternis muss weichen, wenn Licht kommt, ja. Es geht nicht anders, ja. Automatisch, wo Licht hinkommt, weicht die Finsternis, ja. Also weißt du, lasst uns wirklich diese Ecken mit Licht füllen, ja. Lasst uns wirklich da rausgehen und das Licht leuchten, ja. Überall am Arbeitsplatz, in unserer Familie, weißt du, ja, jetzt an Weihnachten kannst du die Gelegenheit nutzen, um deiner ungläubigen Familie von Jesus zu erzählen, ja, weißt du, das ist eine super Möglichkeit, Weihnachten sind Leute normalerweise recht offen eigentlich, ja, also ist eine super Möglichkeit, aber wenn du draußen unterwegs bist, gibst du einfach die gute Botschaft weiter, ja, wo du gehst, wo du stehst, Amen, Amen. Ja, gibt's die gute Botschaft weiter. Die gute Botschaft. Und nein, weißt du, die gute Botschaft ist gut, aber wie du es auch in den Evangelien schon liest, die ist nicht unbedingt immer so, wie sich du dir das vielleicht vorgestellt hättest. Wenn du, ich habe jetzt angefangen, so im Lukas irgendwie mal zu lesen, mal von vorne einfach mal durchzulesen. Das ist ganz interessant, das war jetzt nicht so, wie man es erwartet hätte. Ich meine, es gab ja die ganzen Prophezeiungen auf Jesus, aber irgendwie kam es dann doch anders. Und manchmal fragt man sich, okay, Wie hättest du zum Teil bei manchen vielleicht reagiert? So, gibt dann die eine, bei Lukas erwähnt so eine Stelle, ich glaube, es erwähnt sogar nur Lukas, wo dann gibt es diesen Simon und der hat eigentlich die Prophezeiung bekommen, hey, du wirst noch, bevor du stirbst, wirst du den Messias sehen. Und dann denkst du, okay, ja, wird wahrscheinlich dann so, okay, mächtiger, starker Mann mit Schwert oder sowas sein. Aber als er den Messias gesehen hat, war dann, glaube ich, im Tempel, haben seine Eltern Jesus in den Tempel gebracht und so als kleines Baby, weißt du? Und da musst du schon dann auch den Glauben haben zu sagen, okay, das ist jetzt nicht irgendein Baby, sondern das ist derjenige, den Gott gesandt hat. Und auch an vielen anderen Stellen, weißt du, wo einfach Gott unseren Glauben auch herausfordert, wo auch siehst du es zum Beispiel an zwei Stellen auch an wo es um Johannes seine Geburt im Teufel geht, da ist es ja so, dass kriegt Zacharias es auch von einem Engel gesagt, hey, deine Frau wird schwanger und ein Kind kriegen und die war halt schon sehr alt und hat er gesagt, ja, wie soll denn das bitte funktionieren? Und hat zur Strafe dann war er erstmal stumm und das ist jetzt, wenn du heute, selbst wenn du heute die Wissenschaftler fragst bei vielleicht sagen so, okay, irgendwie, das ist ja theoretisch noch möglich, weißt du, es war ja jetzt bei Zacharias und Elisabeth, es war ja keine Jungfrauengeburt, es war ja noch irgendwo, wo man sagt, okay, theoretisch wäre das ja vielleicht irgendwie möglich. Aber er hat schon da, war es schon mit dem Glauben zu heftig. Und interessant ist halt, dann geht's ein paar Stellen weiter, geht's um Maria und da sagt der Engel ganz klar, hey, du wirst, ohne dass du einen Mann gekannt hast, wirst du halt schwanger werden. Und dann sagt die auch erstmal, okay, wie soll denn das gehen? Aber sie sagt dann, ja, okay, mach mit mir, wie du willst. Sie hat es auch nicht verstanden, aber sie hat gesagt, okay, du bist Herr, mach mit, wie willst du. Und weißt du, du musst nicht alles verstehen, aber ich glaube, Gott will, dass wir diese Haltung haben. Diese Haltung, wo du sagst, okay, Herr, ich bin dein Diener, mach mit mir, wie du willst. Ich werde es vielleicht am Ende alles nicht verstehen, aber ich will dabei sein, weißt du. Ich will Teil von dem sein, weißt du. Nimm dich da nicht raus, so, ja, okay, mal schauen. Ich bin so der Bystander oder so, das ist gerade so der daneben dran steht. Es gibt so im wenn du Internet ganzen Leute, die sich, gibt's ja alle möglichen Leute, die so, nennt sich irgendwas Critic oder so, oder Journalisten oder Kritiker oder so, die das alles, ja, irgendwie alles, was im Weltgeschehen passiert, einfach kommentieren und sagen, ja, und das liegt daran, und dann haben sie ganz viele Bücher gelesen und erklären dir, wo das herkommt, welche Philosophie da auf dem Grund liegt. Und weißt du, sei nicht so jemand, der da bei christlicher Erweckungsgeschichte daneben steht, ja, das hat auch schon Johannes Calvin gesagt oder sowas. Sondern sei jemand, der sagt, hey, ich will da aber dabei sein, weißt du, ich will dabei sein. Weil, wenn du es auch immer guckst in der Kirchengeschichte, diejenigen, die kritisiert haben, die waren, wenn das Neue kam, waren die immer, nee, das kann nicht sein, weil da hat Martin Luther was ganz anderes gesagt. Oder irgendwie, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber sei nicht derjenige, der das Bild von Erweckung schon im Kopf hat und genau und so und so und so muss das kommen, sondern sei derjenige, der sagt, hey, egal wie es kommt, ich will dabei sein. Weil ich glaube, ich habe mir die letzten Wochen immer mal so gedacht, oder gerade wenn man, ja, was man so kennt und dann so sieht, was Gott eigentlich weiß oder was wir auch glauben, dass, da weißt du, dass eine Erweckung kommt, so eine Milliardenseelenernte, sagt man ja, oder einfach auch eine globale Erweckung, wo ein Prediger kürzlich hat gemeint, sowas in der Form hat es eigentlich noch nie gegeben, hat immer so vielleicht lokal gehabt, was dann schon auch über in andere Länder übergegangen ist, aber so global, dass es wirklich alle erfasst hat, gab es eigentlich noch nicht, und wir glauben ja dafür, wir glauben, dass so Dinge passieren können, und da musst du halt, das kennst du ja nicht, das muss ja dann größer sein als das, was du denken kannst, weißt du, und da kannst du nicht mit dem, was du kommst, sagen, sondern musst sagen, okay, da geht ja noch mehr, und das kannst du nicht erfassen. Und ich glaube, Gott will, dass wir da einfach nicht das versuchen zu beschreiben, auch nicht versuchen, das zu erwirken, sondern einfach sagen, hey, ich gebe dir mich einfach hin, ich will dabei sein. Es gibt so gibt's ja auf Social Media und so sozialen Medien, gibt's ja dieses Ding, nennt man, da ist was viral gegangen. Wenn irgendwas, irgendwelche Videos oder irgendwas, was irgendwer macht, geht dann auf einmal durchs Netz, und die am meisten überrascht sind meistens die das Video selber gemacht haben. weil ich meine, selber, wenn du manche Sachen anguckst, denkst du dir auch, wie kann das passieren? Aber dass so viele so einen Anklang findet, und es gibt ja viele auch so ganze Industrie quasi dahinter, die versucht, Dinge viral zu bekommen. Irgendeine Unternehmen, die ihren Werbespot viral kriegen wollen, damit mehr Leute ihre Produkte kaufen. Und das geht mal mehr, mal weniger gut. Aber meistens die Dinge, die so richtig viral gehen, die auch langfristig wirklich, wo man lange noch redet, sind Dinge, wo das nicht geplant war, wo keiner irgendwie das Absehen hat, wo keiner irgendwie erwartet hat, dass da was draus wird. Und ich glaube, so ist es auch bei der Sache. Weißt du, was Gott tun will, das ist einfach, ich glaube, Gott zeigt uns immer mal Dinge und zeigt uns den Weg, den wir gehen wollen, aber das kannst du nicht produzieren. Wenn explodieren, dann wirst du gar nicht sehen, wie das alles zusammengehen kann. Und wenn ich im Geist so reinschaue, ich sehe nur immer überall so, weißt du, wie da ist irgendwas am Brodeln. Weißt du, das ist wie so, wenn so ein Wasser ankocht zu kochen, da brodelt irgendwas. Und du weißt nicht, wann es hochgehen wird, aber du weißt, es wird hochgehen, du weißt nicht genau, was passiert, du weißt nicht, wie es passiert. Du siehst vielleicht auch viele Dinge, wo du nicht verstehst oder wo dir komisch vorkommen. Aber Gott ist so am Tun und ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, hey, ich will dabei sein. Ich will dabei sein bei dem, was Gott tut und auch keinen Anstoß dran nehmen. Weil es gibt auch, was man auch viel sieht, so auch wo sich Dinge abtrennen. Weißt du, wo viele auch Leute, das hat ja Jesus auch weisen, viele Leute den Glauben verlieren, wo die Liebe erkalten wird, wo oder irgendwie abgelenkt werden, in ganz was anderes reingehen und nicht mehr auf Jesus schauen und sowas wird man auch viel sehen, aber weißt du, in dem Ganzen wird Gott trotzdem aufstehen und es ist wichtig, dass du deinen Blick darauf hältst, weißt du, einen Blick auf Jesus halten. Und ja, es ist einfach wichtig, da drauf zu schauen, sich nicht abzulenken zu lassen, auch nicht, wenn irgendwas passiert, was du jetzt nicht erwartet hast oder irgendwer wer dich enttäuscht oder so, sagen, oh ja, dein Glauben gleich hinterfragen. Nein, weißt du, dein Glaube hängt an Jesus und der ist immer treu und da gehst du mit, da schaust du drauf. Was auch so interessant ist, auch wie dann, also Johannes der Täufer, als er Jesus tauft, sagt er zu Jesus, hey, schaut her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und wenn du dir mal überlegst, so wie andere Religionen oder andere Völker oder so, wie die ihre großen Helden oder so, wenn die, man hat mir oft gemacht, irgendwie mit Tieren verglichen, irgendwie als Referenzpunkt. Also ich glaube, es gibt niemanden, der da irgendwie ein Lamm gewählt hat. Also man hat gesagt, okay, ein Wolf oder ein Löwe oder was weiß ich, irgendein starkes Tier irgendwo oder ein Fuchs vielleicht irgendwie schlau und listig. Aber Schafe und Lamm ist so das, die letzte Idee, die einem kommt. Und weil diese Tiere, die sind eigentlich absolut wehrlos. Weißt du, die brauchen wirklich den Schutz von dem Hirten, weil wenn ein Wolf über die herfallen will, die sind, glaube ich, weiß nicht, vielleicht einigermaßen schnell, aber es gibt auch schnellere Tiere. Und sie sind jetzt nicht so vom Tier her nicht die hellsten, aber sie sind. Aber was ich auch gelernt habe, ist, ich glaube, sie sind sehr, also zumindest sie können sehr gehorsam sein oder sie sind leicht anzuführen. Wenn du es mal siehst, ich habe mal in so einem kleinen Ort gewohnt und das einmal die Woche ist da irgendwie so der Hirte mit seiner Schafsherde durch. Und es war wirklich ein Hirte und es waren so um die 100 Schafe und er hat es geschafft, die da durch den Ort zu bekommen, ohne dass es größere Probleme gegeben hätte. Ich habe mal gehört, wenn du jetzt zum Beispiel Ziegen da nimmst, dann wird das schon schwieriger. Da kannst du vielleicht mit Mühe und Not mal so 10 bis 20 durchbekommen, weil die halt ein bisschen bockiger sind. Und das heißt, weißt du, Schafe sind so ein bisschen, aber was Gott macht, ist, er nimmt das Schwache und er macht es zu Stärke. Weißt du, Schafe sind vielleicht nicht so hell, sind ein bisschen dumm, sind ein bisschen wehrlos, sind alles Mögliche. Aber der Herr nutzt es. Der Herr nutzt es, weil wir sind ja die Schafe und die erste Hirte und er nutzt es, um uns zu führen, um uns zu leiten, um uns einfach zu ihm einfach durchzubringen und weil es gar nicht so sehr um uns geht. Es geht darum, dass wir dem Hirten hinterhergehen. Und ich habe es ja mit Jesus als Lamm Gottes angefangen, aber das ist auch so ein Zeichen, dass, weißt du, das, was eigentlich absolut das Schwache ist, nimmt Gott und macht das richtig Starke draus. Weißt du, dieses Lamm Gottes, das ist das Stärkste überhaupt, das hat alles verändert. Es hat alles verändert, es wird kein Mensch machen, weißt du, das ist immer wieder, finde ich, auch in manchen Geschichten, wo das so nachgestellt wird oder dem Evangelium selbst, keiner würde das machen, keiner würde alles hingeben, also kein König, der alle Macht hat, der alles hat, würde es einfach alles niederlegen, weißt du, würde es sich selbst geben, für die Menschen, weißt du, niemand würde das machen, aber es ist das Stärkste und es hat wirklich die Welt verändert und ich glaube, das ist das, was es hervorbringen wird. Etwas, was der Stein, weißt du, den alle weggeworfen haben, der einfach alles verändern wird, den er zum Eckstein macht und der alles umkehren wird und einfach das bringen wird, was wir gar nicht uns erdenken können. Amen. Amen. Hm. Ja, es ist so wichtig, dass wir unser Licht scheinen lassen und es einfach rauslassen, was in uns ist. Und ich hatte es einfach auch so den Eindruck, jetzt nochmal die Perspektive zu haben, dass es einfach auch wichtig ist, auf das, was in uns reinkommt, also das, was womit wir uns füllen, weil es heißt ja auch, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, ja, und deswegen ist es so wichtig, ich meine, heute Abend haben wir hier super Abend, um uns gut auffüllen zu lassen, ne? Aber auch den Rest der Woche ist einfach wichtig, ne? Wir haben es gehört, uns anzudocken an Gott, uns zu füllen mit dem guten Wort, ja, mit guten Predigten hier aus dem Zentrum und einfach auch dem Wort Gottes, ne. Und ich habe auch ein ganz gutes Beispiel nochmal dazu. Und zwar haben wir uns gerade auch in der Schule mit der Lebensmittelpyramide beschäftigt. Und viele von euch kennen die ja vielleicht, die Lebensmittelpyramide. Also da werden ja Lebensmittel jetzt im Natürlichen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ne? Da gibt es Lebensmittel, die, von denen sollte man viel essen. Und die Pyramide ist ja wie so ein Dreieck. Und unten in der Pyramide sind dann die Lebensmittel, von denen man eben viel essen sollte, das ist so der größte Bereich, der größte Balken unten. Ne, die sind dann auch grün, also sowas wie Ballaststoffe, Salat und Brot, Vollkorn und so weiter. Ne? Ich denke, viele haben es schon mal gehört. Ne? Und dann gibt's Lebensmittel, die sind so im mittleren Bereich anzusiedeln, die sind gelb hinterlegt. Das ist dann sowas, ja, vielleicht auch mal wie Fleisch gehört dazu oder Eier, Milchprodukte und so weiter. Und dann gibt's Lebensmittel, die man, von denen man wenig essen sollte, die stehen so an der Spitze sozusagen. Und das ist dann halt sowas, ja, was man vielleicht gerne isst, so Schokolade oder ne, mit Zucker und viel Fett und so weiter. Und das fand ich ganz interessant. Wir haben das mit den Schülern mal gemacht, dass sie mal sich so überlegt haben, was sie den ganzen Tag so essen und dass sie das mal dann mit den unterschiedlichen Farben so einfärben. Und dann fand ich das ganz interessant und dachte so, naja, im Geistlichen füllen wir uns ja auch mit Sachen oder im Seelischen, sage ich mal, ne, mit Sachen. Da gibt's vielleicht Musik oder Filme oder eben auch Predigten und das Wort Gottes und Lobpreis. Und da gibt's ja auch verschiedene Kategorien, die uns vielleicht in unserem Wachstum eher fördern, also dass wir gesund wachsen, sage ich mal, die dann eher im grünen Bereich sind. Und es gibt aber auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt gut sind. Was weiß ich, wenn ich irgendwelche die ganze Zeit nur irgendwelche Filme gucke oder irgendwie, was die Seele halt in dem Moment vielleicht gut findet, aber was mich vielleicht geistlich einfach gar nicht so weiterbringt. Und ich denke, da lohnt sich's vielleicht auch mal, jetzt in der Zeit, auch im Natürlichen natürlich, in dieser Weihnachtszeit mal drauf zu achten, so ein bisschen, was man so zu sich nimmt, aber auch natürlich im Geistlichen und im, ne, womit füllt man sich, mit was umgibt man sich den ganzen Tag so, ne? Und ich denke, wir wissen ja alle ungefähr, was gut wäre für unser geistliches Wachstum, ne, das Wort Gottes, Lobpreis, einfach gute Nahrung, ne? Klar kann man natürlich auch mal einen Film gucken oder ne, mal, aber es macht ja auch immer so die Balance, sage ich mal, ne? Und vielleicht noch was ganz Interessantes, weil ich kenne jemanden, der gerade eine Ernährungsumstellung gemacht hat. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Darmbakterien auch immer sehr genau darauf reagieren, was man zu sich nimmt. Also wenn man ganz viel Zucker isst, dann werden quasi Bakterien rangezüchtet, die dann auch wieder diesen Zucker verlangen. Also man züchtet sich quasi selber diese Bakterien dann im Darm an, ja. Und der Körper hat dann quasi auch Hunger nach diesem zuckerhaltigen, nach diesem fetthaltigen, nach Fastfood oder so, ja. Und wenn man aber im Gegensatz dazu eben mehr gesunde Sachen isst, mehr Ballaststoffe und so weiter, dann kommen auch andere Bakterien in den Darm und dann hat man auch eher Hunger nach diesen gesunden Sachen, sag ich mal. Genau, also man kann sich quasi selber auch seinen Hunger ein bisschen antrainieren oder auch abtrainieren, sag ich mal. Und das werden wir auch im Januar dann wieder machen, ja, mit unserem Fasten. vielleicht auch eine kleine Werbung dafür, wirklich auch im Natürlichen. Ja, wenn man im Natürlichen sich mal damit auseinandersetzt, sich auch ne, mit dem Geistlichen dann mal damit auseinanderzusetzen und da vielleicht auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit mal drauf zu achten, womit fülle ich mich den ganzen Tag eigentlich, was läuft bei mir zu Hause, laufen da die ganze Zeit irgendwelche Serien im Hintergrund oder wirklich Wort Gottes, Lobpreis und so weiter. Also da einfach zu schauen, ja, womit fülle ich mich, weil davon, ja, geht der Mund über, das wird letztendlich auch rausfließen irgendwie. Ne? Spätestens wenn Druck kommt, sagt man ja so schön, dann kommt das raus, was in einem ist. Und dann ist es natürlich gut gefüllt zu sein und für alles gewappnet zu sein. Amen. Dürfte ich die den Ständer ausleihen. Dankeschön. Ja, okay, gut, super. Alles hier mit dabei. Gut, Halleluja. Ja, mit was fühlst du dich? Ich habe heute Morgen im Psalm 63 gelesen. Irgendwie, ich bin mit meinem Bibelleseplan super weit hinten dran. Ich glaube, das ist vom Juli oder so. Auf jeden Fall. Ich wollte einfach damit anfangen. David schreibt, Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. In diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Und ich habe in meiner Studienbibel nachgeguckt und da stand unten dran als Einleitung, David hat Gemeinschaft mit Gott, der die Sehnsucht seiner Existenz ist. Und wenn Gott wirklich die Sehnsucht unserer Existenz ist, dann wollen wir uns wirklich nur noch von ihm füllen lassen. Dann zieht es uns wirklich in seine Gegenwart, dann zieht es uns wirklich in sein Angesicht, dann zieht es uns in seine Arme, dann sind wir einfach bei ihm. Da wo Licht ist, er ist das Licht, er ist das ultimative Licht. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, werden wir automatisch mit seinem Licht erfüllt. Er strahlt auf uns ab und wir reflektieren, was er hat. Und es war mir heute so wichtig, ist mir heute Morgen so wichtig geworden, dass wir gerade in dieser Zeit jetzt für Weihnachten, von Weihnachten, nach Weihnachten, in den Ferien wirklich darauf achten, mit was füllst du dich? Wo ist dein Fokus drauf? Die Existenz Gottes. Auf Gott soll unser Fokus sein jetzt in der Zeit. Und gerade Weihnachten ist ja viel so stressig. Also habe ich festgestellt, gerade dann auch nach Weihnachten und dann ist man irgendwie dann Vormittag da und Kaffee trinken da und beim Abendessen da eingeladen, dann fährt man dahin und dann ist man mit dem und dann ist Silvester ja auch schon wieder und dann ist das los. Also ein Termin jagt den nächsten und man ist da so schnell irgendwie in diesem Termindruck und ich will es euch wirklich heute nochmal mitgeben, die Existenz Gottes ist wirklich das, was wir brauchen. Das Angesicht Gottes ist das, was uns füllt, was unsere Existenz ist. Wir sehnen uns nach unserem himmlischen Vater und er sehnt sich nach uns. Und ich hatte das so sehr, als die Lilo Keller bei uns war, waren wir ja in unserem Garten, in unserem Herzgarten. Ich weiß nicht, wer war da alles dabei bei der Stunde von der Lilo Keller? Okay, nicht alle. Und die Lilo Keller hat uns in so eine Aktivierung mit reingenommen. Sie meinte, dass jeder von uns so einen Garten im Herzen hat, wo wir quasi Jesus begegnen können. Und ich habe das ein paar Tage gemacht, aber bei mir ist es manchmal so, dass das verflüchtigt sich dann wieder, weil dann hast du plötzlich nur so viel Zeit morgens und dann fällt sowas wieder runter. Und ich wollte es heute einfach gerne diese Aktivierung nochmal kurz mit uns machen, dass wir einfach da uns nochmal zurückbesinnen an diesen Ort, an diesen Heiligtum, wo auch David geschrieben hat, wo Gott begegnet ist. Und ja, jeder von uns hatte diesen Garten im Herzen, wo wir Jesus begegnen können. Und es ist so spannend, diesen Garten mit Jesus zu erkunden und zu gucken, was da alles passiert, weil es ist eine Einladung von Gott, mit ihm in Kontakt zu treten, ihn zu fragen, oh, Papa, warum ist es da? Warum sind die Steine weiß? Warum ist das? Und warum passiert das? Und was hat das, die Blume für eine Farbe? Und warum ist das? Und wieso sind da nur so kleine Samen? Und was macht der Engel gerade hier? Und der harkelt und so. Das ist total toll. Und ich will euch einfach kurz vielleicht die paar Minuten in diese Aktivierung nochmal mit reinnehmen, wenn das okay ist. Okay, dann dürft ihr euch alle mal eure Augen schließen. Und ich sage einfach, ja, Heiliger Geist, ich danke dir wirklich, dass du da bist. Danke, Herr, danke, Vater, dass du uns begegnen möchtest jetzt. Danke, Vater, dass du dich noch mehr nach uns sehnst, als wir nach dir, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt unsere geistlichen Augen wirklich aufmachst, dass wir sehen können, dass wir dich erkennen können, dass wir in deine Gegenwart kommen. Danke, Herr. Ja, und ich würde euch jetzt einfach sagen, ja, stellt euch jetzt einfach mal ein Tor vor oder ja, ein Gartentürchen. Vielleicht kennt ihr das ja schon vom letzten Mal oder vielleicht schaut es jetzt anders aus. Vielleicht ist es aus Metall oder aus Holz. einfach mal vorstellen. Genau. Und vielleicht ist es ja schon auf. Vielleicht musst du es aufmachen. Dann darfst du einfach jetzt mal dieses Türchen öffnen. Okay. Die Türchen gingen auf. Okay. Genau. Wenn das Türchen jetzt offen ist, darfst du einfach mal durchgehen. Darfst dich einfach mal umschauen. Und hab da keine Angst, dass du dir irgendwas Falsches vorstellst, weil die Lilo Keller hat damals auch gesagt, das sind unsere geheiligten Gedanken. Und ja, schau dich einfach mal um. Wie schaut denn der Weg aus, wo du gerade stehst? Was sind das für Steinchen? Sind es helle Steinchen, Kieselsteinchen, Gold? Du darfst einfach mal weiterlaufen und dich umgucken. Und du kannst mal gucken. Ich glaube, dass da der Vater steht, der einfach auf dich gewartet hat, der sich einfach so sehr nach dir sehnt, dessen Arme immer wirklich ganz, ganz weit offen sind. Du darfst jetzt einfach auf den Vater zugehen und dich einfach mal umarmen lassen. Und er sagt einfach: Ich freue mich so, dass du da bist. Ich liebe dich so sehr, meine Tochter, mein Sohn. Du bist so wertvoll für mich. Ich habe alles gegeben, damit du in meiner Gegenwart sein kannst. Vielleicht setzt du dich mit dem Vater jetzt auf eine Bank oder vielleicht eine Hollywood-Schaukel. Oder du gehst mit ihm einfach den Weg entlang. Und dass die Einladung da, einfach Fragen zu stellen über Dinge, die du da siehst. Vielleicht siehst du ja einen Schmetterling oder einen Vogel. Und alle die Dinge haben Bedeutungen. Vielleicht ist da Wasser, ein Springbrunnen oder ein Fluss oder ein Wasserfall. Und der Vater schaut dich an und er lächelt einfach nur, weil er so stolz ist auf dich, weil er sich so freut an dir. Er sagt einfach: An dir ist gar kein Makel. Du bist absolut rein in meinen Augen. Du bist absolut perfekt in meinen Augen. Und du kannst ihm auch Fragen stellen. Und er lädt dich wirklich ein, immer in diese Gegenwart zu kommen, immer in seine Arme zu kommen, jeden Tag in seiner Gegenwart zu verbringen, zu starten, weil er sich so nach dir sehnt. Immer denkt er nur an dich. Wünscht sich so sehr wirklich, dass du in seinen Armen bist, dass du da gar nicht mehr weggehst. Halleluja. Ja, danke Vater, dass du deinen Kindern begegnest, Herr. Und danke, dass du wirklich gerade in dieser Zeit jetzt von Weihnachten oder nach Weihnachten, wo viele von uns Urlaub haben, uns immer wieder wirklich in diese Gegenwart reinziehst, wo wir dir begegnen können, wo wir uns von dir lieben lassen dürfen, wo wir uns von dir, von dich füllen lassen dürfen, Herr. Danke, Vater, dass du uns noch tiefer deinen Vater, dein Liebesherz offenbarst. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Können wir zurückkommen? Amen. Halleluja, das tut gut, mit dem Vater im Garten zu sein. Und ich spüre so seine Annahme und seine Liebe und wie jeder Einzelne so wertvoll ist für ihn und so kostbar ist für ihn. Und er möchte auf keinen Fall, dass wir denken oder dass du denkst oder irgendjemand denkt einfach, dass er nicht wirklich wichtig ist für den Vater, dass andere natürlich, klar, mit einer großen Berufung und so weiter, viel wichtiger sind, sondern er möchte wirklich, dass jeder Einzelne seinen Wert von ihm erkennt und weiß, boah, der Vater ist für mich. Der Vater ist für mich. Der Vater steht hinter mir. Der Vater hat sein Liebstes gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben aus Liebe, damit ich leben kann und damit ich eine enge Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht fern von ihm lebe, sondern wirklich eng. Jesus hat gesagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock. Der Vater ist der Weingärtner. Ich habe den Vater gerade gesehen, wie er wirklich der Weingärtner ist. Und das ist so wunderbar, ein Blaumann sogar. Und Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann ist euch alles möglich. Dann könnt ihr alles tun. Dann könnt ihr bitten, worum ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist wie die Schafe, ja? Die können ohne ihren Hirten auch nichts tun. Und es ist gut. Und so sind wir auch. Was wirklich Bedeutung hat, können wir nur aus ihm heraus und mit ihm tun. Und das hat dann wirklich Bedeutung. Und das kommt alles aus diesem verborgenen Ort, an dem wir mit ihm leben, heraus hervor. Und es ist ein Ort, den er möchte, dass wir ihn kultivieren. Ja, genau, in dieser Zeit auch. Ja, nimm dir Zeit. Jeder hat jetzt auch demnächst jedenfalls nach Weihnachten frei, immer wieder. Und ja, oder halbe Tage wenigstens. Also nimm dir wirklich diese Zeit und hab diese enge Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann, das Gute ist, in diesen Zeiten können wir was kultivieren, was wir dann in Zeiten, wo wieder mehr los ist, wo das leichter schon geht, weil wir haben es schon eingeübt und können dahin wieder zurückkommen in diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn, weil alles wird schön, was wir aus der Gemeinschaft mit dem Herrn tun. Alles bekommt Bedeutung, also jedes Abwaschen, egal was du machst, ja, Autowaschen, wird schön, wenn du es mit dem Herrn zusammen machst. Das ist so wunderbar, alles wird bedeutsam, alles wird gut, nicht nur diese riesen Hammersachen, sondern auch die kleinen Sachen werden schön, wenn wir es mit dem Herrn und aus dem Herrn zusammentun, aus seiner Liebe heraus, aus dem Bewusstsein, wir sind die Geliebten, Söhne und Töchter vom Herrn und er freut sich an uns. Halleluja. Er freut sich an uns und er liebt uns wirklich und Gott ist für uns. Auch wenn wir nicht immer alles vielleicht richtig machen, aber er ist für uns. Und er ist wirklich ein guter Vater. Er ist der beste Vater. Lass uns ihn kennenlernen. Lass uns ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Nicht wie in irgendeine Vorstellung ist oder wie dein irdischer Vater war. Vielleicht hast du einen sehr guten Vater, vielleicht hast du einen nicht so guten Vater, Aber in jedem Fall ist Gott nochmal anders. Und er lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Der Vater lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Der Heilige Geist lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Von seiner Kraft, Halleluja, auch erfüllt zu werden. Ich glaube, er möchte uns heute Abend noch so einen Schub von seiner Kraft geben. Oh, Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du jedem nochmal einen richtigen Schub gibst von deiner Kraft. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Ströme lebendigen Wassers fließen in unserem Innern. Die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass du uns füllst. Halleluja. Jeden einzelnen gerade füllst mit deinem Geist. Oh, danke, Herr. Wir brauchen jeden Tag diese Füllung. Und ich danke dir, Herr, dass du uns von Kopf bis Fuß, Halleluja, du kannst dir gerade mal die Hand auf den Kopf legen. Und jetzt kommt diese Füllung vom Himmel, einfach von Kopf bis Fuß, die uns von Kopf bis Fuß erfüllt, unser Inneres erfüllt, uns ganz und gar ausfüllt. Und wir wissen, oh, wir sind eins mit dem Vater, wir sind eins mit seiner Liebe. Wir sind eins und wir sind voller Kraft. Wir sind voller Kraft. Uns mangelt es nicht an Kraft, sondern wir haben für alles Kraft. Halleluja, auch für die kommenden Tage, auch für Weihnachten. Oh, Halleluja, ist Kraft da. Damit wir alle die Gänsekeule noch richtig runterbekommen. Oder du vielleicht deinen ungläubigen Nachbarn einlädst. Halleluja. Aber seine Kraft ist da. Seine Kraft ist da und wirkt in uns und sprudelt und macht uns lebendig. Weißt du, das ist so ein Zeichen, das wir haben, was uns unterscheidet von jedem anderen, dass wir gefüllt sind mit der Kraft Gottes und dass wir voller Leben sind und voller Freude sind. Oh, mitten an Weihnachten freuen wir uns. Weil wir haben jeden Tag Weihnachten. Das Gute ist, die Söhne Gottes, die haben jeden Tag Weihnachten. Es gibt jeden Tag Geschenke vom Herrn. Wir können uns wirklich freuen. Wir sind die, die die Geschenke nicht nur nehmen, sondern die Geschenke, die wir bekommen, weitergeben. Halleluja. Wir behalten es nicht alles für uns, egoistisch, sondern wir sagen, danke Herr, danke für alles, was du mir gibst. Und danke für alles, was du mir gegeben hast und was ich weitergeben darf. Weil wir alle haben ganz viel weiterzugeben. Halleluja. Auch jetzt in den nächsten Tagen. Lass dich echt nicht stressen. Sondern sei dir dessen bewusst, du bist im Herrn, der Herr ist in dir und wo du hingehst, kommt er mit und du redest aus ihm heraus, du handelst aus ihm heraus, du machst alles, was du tust, aus ihm heraus und dann wird es viel, viel Frucht bringen. Oh, Halleluja, wer möchte Frucht bringen? Viel Frucht bringen, er sagt viel Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel, viel Frucht bringen. Zu jeder Jahreszeit und auch zu Weihnachten. Halleluja, Amen. Halleluja, Glory. Ja, Halleluja. Kennt ihr den Bibelvers in Kolosser 3, Vers 1? Wer kennt ihn? Wo er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ich habe mich mal so gefragt, was ist eigentlich droben? Also was befindet sich da eigentlich droben, wo wir uns hin ausrichten sollen. Und es war so, wie wenn der Heilige Geist mir zwei wesentliche Dinge zeigt, die droben zu finden sind. Nicht in der Seele, nicht im Natürlichen, sondern wirklich droben im Geist. Und das Erste, was zu finden ist, droben, ist die Substanz seiner Herrlichkeit. Amen. Das ist droben. Das ist eine Substanz, die direkt Gott umgibt. Das ist eine Substanz, die direkt im Himmel ist, die direkt von droben kommt und die übernatürlich ist. Und deswegen alles, was in Verbindung kommt mit der Substanz der Herrlichkeit, wird gesund, wird befreit, wird einfach nach der Ordnung Gottes ausgerichtet. Alles, was konfrontiert wird mit der Herrlichkeit, was noch nicht dem Himmel entsprechend ist, wird sich verändern müssen in Richtung Himmel. Es geht nicht anders, das ist die Substanz. Die Substanz ist damit auch die Kraftwirkung. Oder ich sage mal so, in der Substanz ist auch die Kraftwirkung. Ja, und wenn Jesus sagt, sinnt auf das, was droben ist, dann sagt er zum einen, sagt er, ja, verbindet euch wirklich mit der Substanz des Himmels, damit der Himmel hier auf die Erde kommen kann. Der Himmel kann nicht hier auf die Erde kommen, ohne dass die Substanz des Himmels hier auf die Erde kommt. Einfach nur dadurch, dass wir alle irgendwie fromm da sitzen und irgendwie in die Luft gucken, kommt noch nicht der Himmel auf die Erde. Sondern es ist entscheidend, dass wir uns verbinden mit der Substanz. Ja, Paulus hat gesagt, denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, mit anderen Worten, wenn diese Substanz geoffenbart werden wird, dann wird offenbar letztendlich, wer auch wir sind, dann werdet ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, dann wird die Herrlichkeit Gottes durch uns sichtbar. Dann wird sichtbar, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit der Substanz der Herrlichkeit Gottes verbinden. Mit der lebensverändernden Substanz, die direkt um Gott rum ist. Das ist droben. Ja? Also kannst du mal gerade jetzt, kannst du dich mal ausstrecken, ganz bewusst im Geist und sagen, ich verbinde mich mit der Substanz der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Und das ist so wichtig. Und das Zweite, was er mir gezeigt hat, das Zweite, was droben ist, das Zweite Wesentliche, was droben ist, was du droben findest, ist das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters. Das befindet sich letztendlich im Zentrum der Substanz. Amen. Weil die Substanz der Herrlichkeit Gottes geht ja vom Vater aus. Ja? Wenn du in den Thronsaal schaust, in Offenbarung 4, dann siehst du, im Zentrum steht die Herrlichkeit des Vaters, er selber. Oder so muss ich sagen, im Zentrum der Herrlichkeit sitzt der Vater. Im Zentrum der Herrlichkeit ist der Vater. Im Zentrum der Herrlichkeit, sozusagen hinter der Substanz, steht das Herz Gottes, das Herz des Vaters. Ja, und Jesus hat gesagt, dass er uns den Weg frei gemacht hat in beide, ich sag mal, Dimensionen dessen, was droben ist. Jesus hat uns den Weg frei gemacht in die Substanz der Herrlichkeit. Ja, er ist aufgefahren in den Himmel, damit wir durch ihn auffahren können, versetzt an himmlische Orte, wie Paulus gesagt hat, damit wir dieselbe Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, damit wir dieselbe Herrlichkeit haben können. Und Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mit anderen Worten, er hat auch den Weg zum Vater freigemacht. Amen. Und als er das gesagt hat, in Johannes 14, 6 sagt er das, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da sagt Philippus im übernächsten Vers, sagt er zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und das ist so interessant. Warum sagt Philippus das Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns? Ganz einfach. Weil wenn wir das Herz des Vaters sehen und nicht nur sehen, sondern mit ihm in Verbindung kommen, dann wird unser Herz wirklich gesättigt. Dann genügt es uns. Ja, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ja. Und Jesus hat auch zu Philippus gesagt, wer mich sieht oder wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, er ist die Offenbarung des Vaters. Er ist der Weg, weil er selber die Offenbarung des Vaters ist. Und er hat diese Offenbarung des Vaters wieder für uns zugänglich gemacht. Und deswegen glaube ich, es ist genauso wichtig, wie dass wir die Substanz der Herrlichkeit, uns mit der Substanz der Herrlichkeit verbinden, genauso wichtig ist, dass wir uns verbinden mit dem Herzen des Vaters. Ich sag mal so, die Substanz der Herrlichkeit, die Wirksamkeit der Herrlichkeit ohne das Herz des Vaters dahinter wird schal, wird einfach steril, was auch immer, ja, oder sogar kann sogar in die falsche Richtung sich auswirken im Endeffekt. Umgekehrt, das Herz des Vaters ohne die Substanz der Herrlichkeit wird nur geringe Wirksamkeit entfalten können, ja? Weil dann hast du zwar das richtige Herz, aber wenig Auswirkungen. Und das ist auch nicht so schön. Das heißt, wir brauchen beides. Ja? Wir brauchen die Substanz der Herrlichkeit und wir brauchen das Herz des Vaters. Wir müssen uns immer wieder mit beiden verbinden. Wir müssen sozusagen, wenn er sagt, so, es heißt ja hier, zuerst sagt er ja, so sucht, was droben ist, und dann sagt er, sinnt auf das, was droben ist. Ja? Sucht das, was droben ist. Also, was suchen wir? Wir suchen das Herz des Vaters. Amen. Ganz wichtig, ich ermutige dich, immer wieder neu das Herz des Vaters zu suchen. Weil wenn du das Herz des Vaters suchst, dann hast du eine Verheißung Gottes hinter dir. Die habe ich mir auch notiert, das ist Jeremia 29, Vers 13. Da sagt er nämlich, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Amen. Wenn du das Herz des Vaters suchst, dann wirst du ihn finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist immer wieder ganz neu wichtig, dass du dir bewusst machst, hey, ich brauche mehr vom Herzen des Vaters. Ich brauche mehr Offenbarung vom Herzen des Vaters. Weil es geht immer weiter, du kommst da nie zum Ende. Genauso wie es mit der Substanz der Herrlichkeit nie zum Ende kommt. Da gibt es immer neue Wirksamkeiten zu entdecken, immer neue Substanz, immer neue Kraftwirkungen, die in der Herrlichkeit sind, in dem, was droben ist. Und genauso ist es mit dem Herzen des Vaters. Da gibt es immer neue Facetten, immer neue Offenbarung. Es geht immer tiefer mit dem Herzen des Vaters. Amen. Und er ermutigt dich, such dieses Herz des Vaters, ja. Such das, was das Herz des Vaters ausmacht. Jesus hat den Weg freigemacht. Das heißt, es gibt nichts, was es blockiert. Wir müssen uns nur damit verbinden. Wir müssen es nur ergreifen. Wir müssen es suchen. Also suchen nicht im Sinne von, ah, wo ist er denn, der Vater? Das ist nicht Versteckspiel oder so. Also Gott spielt nicht Versteck mit uns. Sondern wenn die Bibel sagt, sucht ihr mich von ganzem Herzen, dann heißt es, streckst du dich von ganzem Herzen danach aus. Sagst du, ja, Herr, ich will mehr von dir. Du musst nicht mehr fragen, Herr, wo bist du? Das hat Adam im Paradies gefragt. Das musst du nicht mehr, weil Jesus ist in dir. Und damit ist der Vater in dir. Also du musst nicht weit suchen. Was das angeht, also was Versteckspiel angeht, ist vorbei, ja. Gott hat das Versteckspiel endgültig am Kreuz und mit der Auferstehung von Jesus beendet. Der Weg ist frei, du weißt, wo er ist, aber du suchst ihn, das heißt, dein Herz sucht ihn. Dein Herz streckt sich aus nach ihm. Dein Herz sagt, Herr, ich will mehr von deinem Herzen. Ich will tiefere Erkenntnis von deinem Herzen. Und ich möchte dich ermutigen, gerade, ich glaube wirklich, dass das, ich habe das heute empfunden, es dir zu sagen, ich glaube, dass es wieder ganz neu ein Rhema-Wort von Gott ist, für dich, für mich, für uns, sucht das Herz des Vaters. Amen. Gerade jetzt in diesen Tagen, gerade jetzt in dieser Zeit, such das Herz des Vaters. Such das, was droben ist. Such seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeitssubstanz. Aber ganz besonders empfinde ich gerade, wie der Herr wie so sagt, hey, erinnere dich dran, das Herz des Vaters ist das, was im Zentrum der Herrlichkeit ist. Das Herz des Vaters steht hinter allem. Such dieses Herz, such tiefere Offenbarung, such tiefere Verwandlung, such tiefere Erkenntnis. Und du wirst es finden. Amen. Du wirst es empfangen. Halleluja. Also lasst uns doch dem Vater danken, dass er uns freien Zugang gegeben hat. Und lasst uns wirklich unser Herz positionieren für frische Offenbarung direkt vom Herzen des Vaters. Seid ihr dabei? Halleluja. Amen. Okay, dann lass uns beten und lass uns einfach dem Vater danken. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du durch Jesus uns die ultimative Offenbarung des Herzens des Vaters gegeben hast. Jesus, wir danken dir, Herr, dass wenn wir dich studieren, dich vor Augen haben, dich kennenlernen, dann offenbarst du uns den Vater, dann lernen wir den Vater kennen, dann sehen wir den Vater, Herr. Und ja, es ist so, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus, du hast ihn uns gezeigt, in dir. Wir haben ihn in dir, Herr. Und alles, was es jetzt noch braucht, ist, dass unser Herz sich danach ausstreckt, dass unser Herz sagt, jawohl, wir wollen mehr von deinem Herzen, Vater. Wir wollen mehr von dir erkennen. Wir wollen dich tiefer erkennen. Wir wollen tiefer hinein in die Offenbarung des Herzens des Vaters. Wir suchen dich, Vater. Wir suchen dein Herz. Halleluja. Sag ihm das mal ganz neu. Sag einfach mal, Vater, mein Herz ist ausgerichtet und ich bin entschieden, dein Herz zu suchen. Mehr von dir zu suchen, tiefere Offenbarung von dir zu suchen, dass ich immer mehr vereint werde, vereint lebe mit deinem Herzen, Vater. Und dieses Herz, zusammen mit der Substanz deiner Herrlichkeit, überall auf der Welt weitergebe. Danke, Vater, dass du mich zu einem Träger gemacht hast, der Substanz des Himmels und des Herzens meines Vaters. Danke, Jesus. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, wir gehen voran. Amen. Wir gehen von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir gehen von Offenbarung zu Offenbarung. Amen. Von Erkenntnis des Vaters zu tieferer Erkenntnis des Vaters. Halleluja. Und beides geht parallel. Ist das nicht wunderbar? Oh, Gottes Pläne sind so perfekt. Halleluja. Und alles gehört uns. Der Weg ist offen. Es gibt keine Grenzen dafür, was du von Gott erkennen kannst. Es gibt keine Grenzen. Tja, der Deckel ist weg. Das Limit nach oben ist weg. Es gibt keine Grenzen. Oh, sag mal zu jemand neben dir, es gibt keine Grenzen, was du erkennen und entdecken kannst. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Auch für euch über Livestream gilt das Gleiche. Wir gehen gemeinsam voran. Wir erkennen immer mehr von der Liebe unseres Vaters. Wir erkennen immer mehr vom Charakter unseres Vaters. Und wir werden zu immer identifizierteren Trägern der Herrlichkeit Gottes. Immer identifizierter mit dem Herzen Gottes. Halleluja. Amen.